Was es hier zu erfahren gibt, habe ich in meiner Schrift die Geschichte meines Verfolgungswahnes festgelegt, wo der ungläubige und verdutzte Arier studieren mag, mit welch satanisch schlauen Vernichtungsmethoden das Geheimbund Judentum den Verfasser dieses Buches zu vernichten suchte. Dass es unter anderem eben die Mittel waren, mit denen nur der Mensch ausgesprochen nordischer Rasse, arischer Langschädel, nach Lanz Liebenfels der heroische Typus, vernichtet werden kann, das lese man dort selbst nach. Hier genügt die bloße Erwähnung dieser unbestreitbaren Tatsache. Der Jude aber hatte sich nach unserem Falle durch Namen und Geburt nicht nur nicht verwirren lassen, er hatte längst den einzig und vor allem anderen gefährlichen Arier der Entmischung erkannt, wohingegen diejenigen, für die dieses Mannes ganzes Sein und Wirken sich entfaltete, sich ihn von eben den gleichen Geheimbündlern als Juden ausreden ließen, so sich selber um den herrlichsten Triumph ihrer Rasse betrügend, die mit elementarer Kraft zum Durchbruch kam in Geist und Tat eines Mannes, der sich unbekümmert um die Wertung und das Urteil der Welt zu dem bekannte und das war und wirkte, was sein angeborener und unverstörbarer Geist zu sein und zu tun ihn antrieb. So feiert mir gegenüber Zion wieder seinen allerhöchsten Triumph darin, dass es den endlichen Triumph arischer Rasse zu verhindern und dessen Licht- und wärmespendenden Folgen geradezu auszulöschen vermochte. So ward denn das Auftauchen bewusstesten, weil angezweifelten und sich behaupten müssenden arischen Geistes, dank Zions Allmacht, dank des Arias absterbenden fassenden Kräften, bis zum heutigen Tage verhindert und unmöglich gemacht. Das Heil aber der arischen Menschheit liegt einzig und allein darin, dass sie die Verwirrung der Rassenvermischung zu erkennen, ihre üblen Folgen durch Ausscheidung der ihr geschickt allüberall zugeschanzten Entmischungsmenschen gefährlicher jüdischer Rasse zu verhindern und demnach die Früchte der Entwirrung auch für sich selber zu pflücken erlernt. Dass sie demnach dort, wo in seltensten Ausnahmefällen ihre Rasse und ihr Geist beim Entmischungsprozesse zum Durchbruch kommt, solch wertvollsten Vorkämpfer, weil bewusstesten Erkenner alles Rassenhaften zu werten, zu beachten, ja einfach als den zu sehen erlernt, der er ist. Wer demnach behauptete, dass ich mit meinem Auftreten im völkischen Lager Verwirrung stifte, der benähme sich selber das einzige Mittel, die bis zu völliger Vernichtung gediehene Verwirrung zu beheben und zu entwirren. Der Verfasser stellt sich stets Rassemessungen zur Verfügung und weist in diesem Zusammenhange auch auf seinen neben dem Kopfe Chamberlains abgebildeten Kopf in »Geschichte meines Verfolgungswahnes« hin. Diese Beiordnung an der genannten Stelle wurde ihm von vielen verübelt, die noch immer nicht verstehen wollen, dass es hier vor allem unbekümmert um psychische Hemmungen und Ängstlichkeiten eines gilt: den unglückselig blinden Deutschen endlich sehen zu lehren. Wird rassenbewusstes Denken nicht mehr auf der sekundären Vorstufe nur worthaften Gedenkens stehen und stecken bleiben, sondern erhebt es sich zu lebendigen, vor jedem Individuum festfassendem und erfassendem primären Geiste, dann hat des Arias Befreiungsstunde geschlagen. So abseitig von unserem Problem dies alles für den Oberflächlichen zu sein scheint, so bedeutsam ist doch der Gewinn für unser eigenstes Ziel der Förderung irgendwelcher arischer Ziele. Denn wir wissen nunmehr, dass, wenn wir imstande sind, im unmittelbaren Anschauen die Rasse eines Menschen festzustellen, hierdurch das Allerwichtigste getan ist. Wir wissen nunmehr, dass das Wort, der Name bedeutungslos ist, das Aussehen und die Rassemerkmale hingegen von der allergrößten Bedeutung. Die Kunst der Juden war und ist es immer gewesen, ihre Leute dort einzuschmuggeln, wo sie derselben bedürfen. Die arische Kunst wird es sein müssen, nicht zu beweisen, was man vermutet, nicht in Kirchenbüchern nachzuschnüffeln und auf den Papieren zu beweisen, wer oder was einer ist, sondern sich ganz und gar nur auf die erfassende Kraft des Schauens zu verlassen, um, was wir sehen, auch zu erkennen und daraus die unerbittlichen Schlüsse für das Wesen und die Absichten eines Menschen zu ziehen. Traurig genug, dass der Deutsche so entartet ist, dass man ihm dies dem Auge vertrauen und folgen erst eindringlich predigen muss. Aber bei der wortgebundenen Entartung der sekundär gewordenen Menschheit muss es wieder und immer wieder gesagt werden. Wenn du im Angesicht eines Menschen jüdische Rassenmerkmale findest, dann forsche nicht nach Namen und Vorfahren, sondern wisse und beherzige, dass er nicht dieselben Ziele und Wünsche, Ideale und Pläne haben kann wie du selber. Denn es ist jeder genau so, wie er aussieht. Liebender Pro-Arismus, aber anstelle des bloß hassenden und ewig unfruchtbaren Antisemitismus wird ganz anders als bisher das Antlitz des arischen planenden Menschen zu erfassen lernen müssen. Und da muss denn denen, die guten Willens sind, an der Wirtschaftsreform im arischen Sinne zu arbeiten, beschwörend zugerufen werden: Seht euch die Gesichter derjenigen, die sich mit euch zusammentun, zu gemeinsamen Beraten tun und Parteigetriebe an. Lernt es erfassen, ob in diesen Gesichtern sich das liebende, helle, begeisterte Aufleuchten arischen Hoffens, Sehnens und Willens findet. Glaubet mir, wenn dies gütige, geradezu fluidale Aufleuchten im Auge eurer Freunde und Mitstreiter fehlt, dann sind es keine ehrlichen Freunde und Mitstreiter, sondern eben die vom Erzfeind euch zugesellten Todfeinde eures Seins, die Judasse, mit deren Hilfe finstere Mächte seit Jahrhunderten alles zunichte zu machen wussten, was euer Allerheiligstes ist. Wessen Auge aber nicht jenes gütige und heilige Leuchten erstrahlen lässt, das der Gleichgeartete erschaunt mit dem Blitze des Wiederfindens seiner eigensten Wesenheit, der sei ausgeschlossen und ausgeschaltet aus den Reihen der Führenden. Heute aber wimmelt es gerade in den Reihen der Erneuerer von bösen, blassen Finsterlingen mit verkniffenen, bissigen Lippen, düsteren, unguten Zügen, hasserfüllt starrenden Augen und verwüsteten, bleichen und verstörten Gesichtern. Und die ewig kindlich Ahnungslosen sind mitten unter ihnen, halten sie für die Ihrigen, ewig zu Nutzlosem ins Leere wirken verdammt. Wird dies nicht baldigst anders, so ist der arische Weltuntergang nicht mehr aufzuhalten infolge arischer Seelenblindheit, die allemal aus Seeblödheit hervorgegangen ist. Damit aber zutiefst verstanden sei, was wir meinen, wenn wir den Abkommandierten als Judas bezeichnen, folge abgedruckt aus jener nie erscheinenden Schrift »Feinde im deutschen Lager«, der hier zur Aufklärung unbedingt notwendige Aufsatz.